Kundgabe 6620. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.08.1956. Sonnenlicht. Umdrehung. Verstärkt. Niemals wird sich etwas widersprechen, was ich euch durch die Stimme des Geistes kundgebe. Nur könnet ihr Menschen nicht immer den rechten Sinn erfassen, und darum glaubet ihr mitunter, Widersprüche zu finden, wo keine vorhanden sind. Bedenket, dass die Erde eines der winzigsten Gestirne ist und dass dieses Gestirn gehalten wird von der Sonne, in deren Bereich sie gehört. Diese Sonne durchstrahlt die Erde, das heißt, sie gibt ihr Licht und garantiert somit auch alles Leben von Pflanze, Tier und Mensch. Die Sonne nimmt ihre Leuchtkraft wieder aus dem All entgegen. Sie wird gespeist mit Licht und Kraft von mir selbst oder auch von allen lichtempfangenden Wesen, denen alle sichtbaren und geistigen Welten übergeben sind. Der unentwegte Licht- und Kraftaustausch zwischen mir und allen meinen Geschöpfen ist erforderlich, um auch die endlos vielen Schöpfungen zu erhalten. Also wisset ihr, dass auch das Licht der Sonne nichts anderes ist, als ständig überflutendes Licht aus mir in die vollkommenen Wesen. Und durch diese werden alle Schöpfungen gespeist mit Licht und Kraft. Ihr könnet also das Licht der Sonne als eine geistige Ausstrahlung meiner selbst erklären. Dann aber muss euch auch eines klar sein, dass diese Ausstrahlung meiner selbst alles durchdringt. Dass sie also wohl imstande ist, auch die ganze Erde zu durchstrahlen, dass es für sie keinen Körper gibt, der die Leuchtkraft aufzuhalten imstande wäre. Verstehet ihr dies? Ihr Menschen rechnet mit Gesetzen irdischer Materie und irdisch erzeugten Lichtes. Diese Gesetze aber schalten aus, oder sie können ausgeschaltet werden, so wie in meinem großen Schöpfungskörper eine Unordnung eingetreten ist, die geistige Ursache hat, also auch geistig behoben werden muss. Unerhörte geistige Revolutionen bereiten sich vor, und es bedeutet dies immer erhöhte Tätigkeit, verstärkte Bewegung. Ich dämme einen solchen Aufruhr des Geistigen nicht ein, aber ich beschränke seine Auswirkung auf das davon betroffene Gestirn. Und ich habe wahrlich die Macht und die Weisheit, auch solche ungewöhnliche Vorgänge der gesetzmäßigen Ordnung anzupassen, die in meiner gesamten Schöpfung waltet. Mir wird es doch wohl möglich sein, ein einzelnes Gestirn trotz ungesetzlicher Vorgänge in die große Schöpfungsordnung einzugliedern, so dass dennoch das Bestehen des Ersteren gesichert bleibt bis zu dem Zeitpunkt, den ich vorgesehen habe, um ein solches Chaos zu beenden und die ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen. Ein jedes Gesetz habe ich gegeben, und ein jedes Gesetz kann ich selbst wieder aufheben. Und so auch kann ich Tag und Nacht werden lassen nach meinem Willen. Und die Voraussetzungen dafür sind gegeben in der eigentlichen Begründung des Sonnenlichtes, das immer nur geistige Ausstrahlung meiner selbst ist. Heißt es nicht, die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren. Die Menschen auf der Erde werden so manche Veränderungen bemerken können, wenn sie hellsichtig und hellhörig um sich blicken. Und rein irdisch werden solche Veränderungen nicht zu erklären sein. Für geistige Erklärungen sind aber die wenigsten Menschen zugänglich. Ich aber setze das Geistige voran. Ich gebe die geistigen Vorgänge euch bekannt, die aber auch irdische Auswirkungen erkennen lassen. Was sich im großen Schöpfungsmenschen abspielt, das entzieht sich eurer Kenntnis. Doch die Lichtwelt betreut auch das kleinste irdische Schöpfungswerk und leitet ihm Licht zu. Also wird auch das Gestirn Erde von ihnen betreut und mit Licht versorgt, so wie mein Wille es bestimmt und wie es der Menschheit zuträglich ist, dass sie nicht Mangel leidet, aber auch nicht zwangsläufig zu einer Anschauung gelangen muss, die der geistigen Entwicklung unzuträglich ist. Denn der Mensch hat seine eigene Aufgabe. Das revoltierende Geistige aber will sich auch durchsetzen, und dessen Wirken soll dem Menschen noch verborgen bleiben, solange dieser noch nicht über die Zusammenhänge Bescheid weiß. Und darum also werden auch keine so auffallenden Veränderungen der Naturgesetze erkenntlich sein, wenngleich sie bestehen. Doch gedenket dessen, dass mir nichts unmöglich ist, und denket darüber nach, was das Licht im Grunde des Grundes ist, wo also auch das Licht der Sonne seinen Ursprung hat, und zweifelt nicht, sondern glaubet. Und ihr werdet stets in euch selbst das Licht finden, so wie ihr es von mir begehret. Amen.